Und nirgends auf der Welt. Musik der wahren Vaganten des Mittelalters. Gestern noch an der reich gedeckten Tafel des Fürsten Dick Wanz und seiner holden Gemahlin Warzenbacke. Über Moor, Mist und Matsch gekommen, die Spinuten der Gruppe unberührt Petigolos. Thank you. Musik.